Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 23. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Gott segne dieses Wort. Vertrauen. In diesem Bibelvers hier aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, lernen wir mehr über Vertrauen und was es bedeutet, Vertrauen, Gott zu vertrauen und unser Vertrauen in Gott zu setzen. Genauer gesagt, unser Vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus. Denn wie wir hier sehen, ist eben Gott treu, ja, zu seinen Zusagen. Also wenn Gott etwas verspricht, dann hält er auch das, ja, in der ganzen Bibel. Es gibt nicht ein Versprechen, welches unser Herr Gott nicht gehalten hat. Ja. Einiges ist noch nicht passiert. Also zum Beispiel der jüngste Tag, ja, das zweite Mal, wenn unser Jesus Christus wiederkehrt, das zweite Mal, das ist noch nicht erfolgt. Aber alles andere ist schon erfolgt und wir können eben Gott vertrauen. Und wichtig ist, ich möchte euch einladen, mal reinzugehen, da in den Hebräerbrief, Kapitel 10, und mal durchzulesen. Lest mal selber durch, die Verse 19 bis 39, also Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19 bis 39, und schaut mal, wie sich da Vertrauen in Gott ausdrückt, ja, und wie das da beschrieben ist, ja. Und es ist wichtig zu verstehen, dass in Gott zu vertrauen, dass das nicht einfach ist. Ja, das ist für uns Menschen nicht einfach. Ich wiederhole es nochmal. Es ist aus vielerlei Sicht nicht einfach. Und wir müssen aber verstehen, dass zum Beispiel dieses Versprechen hier, eben dass Gott zu seinen Zusagen treu steht, ist zum Beispiel eins, wo unser Herr Jesus Christus, bevor er gekreuzigt wird und am Kreuz stirbt für unsere Sünden, ja, als Gott im Fleische, kündigt er schon vorher die Wiederauferstehung an. Ja, also nehmt euch das zu Herzen. Es ist wirklich etwas, was nicht nur bemerkenswert ist oder irgendwie, das ist schon interessant. Nein, das ist sehr, sehr prägnant, denn hier haben wir Gott im Fleische, der vorher schon, ja, also in den Evangelien, ja, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das ist unterschiedlich ausgedruckt, aber Jesus kündigt seinen Tod und seine Wiederauferstehung an, bevor es überhaupt passiert. Und das ist schon bemerkenswert. Das ist wahrscheinlich eine der bemerkenswertesten Ankündigungen in der Bibel und überhaupt, und das ist nirgendwo anders zu finden. Und lasst euch nicht in die Irre führen von Leuten, die irgendwie versuchen, die Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus Christus nicht nur zu verneinen tatsächlich zu verneinen. Und lest mal selber durch und schaut mal, wie die Bibel euch ins Herz spricht. Ja? Denn die Wiederauferstehung ist einzigartig und das ist auch unser Versprechen. Das ist nirgendwo anders zu finden als in der Bibel. Dass wir eben auch, Christen sind, auch wieder auferstehen, ja, wie Jesus Christus auch, ja. Die Auferstehung bezieht sich allerdings auch auf Menschen, die sich abgewendet haben von Jesus Christus. Das ist aber die ewige Verdammnis, ja. Es gibt eine Auferstehung in beiden Teilen, also für Menschen, die wir uns Jesus Christus als reuige Sünder untergeordnet haben in unserer persönlichen Beziehung. Und auch leider Menschen, die Gott ablehnen. Also, es gibt eine physische Auferstehung in beiden Situationen. Also, wenn für Menschen, deren Herzen Jesus Christus zugewandt sind und Jesus Christus abgewandt sind. Und ich möchte euch einladen, also das zu verstehen und hier eben Gott zu vertrauen, unserem Herrn Jesus Christus, und vor allem immer tagtäglich in sein Wort zu gehen, Wir können, wie gesagt, außerhalb von Jesus Christus gar nichts bewirken. Und die Bibel macht uns das immer wieder klar. Und vor allem hier auch im Hebräerbrief, wie gesagt, in diesem Kapitel 10, ist das Opfer eben von Christus, was Christus für uns am Kreuz getan hat, der einzige Weg, in und durch Christus in alle Ewigkeit zu Gott zu kommen. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Und darauf kommt es an. Also, geht auch nochmal rein, also hier ist ein Tipp, geht mal in die Sprüche, ja, im Alten Testament, Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 bis 6, und also Sprüche, die Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 bis 6, und schaut mal da, was da geschrieben steht, Gott zu vertrauen. Also, das macht uns Mut und hilft uns. Lieber Jesus, wir danken dir, dass wir dir nicht nur vertrauen können, dass wir dir auch vertrauen müssen. Ja, oft haben wir Situationen, wo ja, es schwierig ist und wir wissen nicht weiter, aber wir haben dein Wort und du hast uns dein Wort gegeben, die Bibel, echte Menschen, echte Situationen, jedes Wort in der Bibel ist wahr. Ja, und wir sind so dankbar, dass wir dir vertrauen können und wir beten, dass du uns hilfst, zu allen Zeiten zu dir zu kommen, in dein Wort, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, tagtäglich. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.